Weil mein Ping zu hoch war, lief mein Real Life nicht mehr flüssig. Und ab diesem Zeitpunkt wusste ich so richtig, ich bin süchtig. Checkte gar nichts mehr so richtig, nahm auf nichts mehr anderes Rücksicht. Nur, dass ich nach jeder Map der Erste war, das war mir wichtig. Letztendlich war es ersichtlich, in meinem Leben läuft was schräg. Weil ich immer, wenn ich einen Raum betrete, eine Mine leg. Und sogar mein Psychologe meint, mir fehlt Realität, weil ich mich auf der Straße immer nur noch springend fortbewege. Und auch die Polizei war nicht bereit, mal einzusehen, dass ich versuche, im Supermarkt gleich immer Checkpoints einzunehmen. Und außerdem erkannte ich dann irgendwann zu meinem Entsetzen, dass es blöd ist, während einer Autofahrt auf Co-Pilot zu wechseln. Bin praktisch nicht mehr süchtig, bin schon Battlefront besessen. Da du enden meinen echten Namen, habe ich schon vergessen. Du denkst, dass das beknackt ist, wird zugespackt, im Fakt ist, dass das Leben praktisch so wie Battlefront verbackt ist. Egal von welchem Clan du kommst, du weißt, wir sind die Besten. Denn wir ruhen egal ob Pod, Camino, Endor oder Bespin. Wenn wir an deinen Fersen heften, kann ich niemand retten. Komm, check uns ab, denn die Enten representen Battlefront. Egal von welchem Clan du kommst, du weißt, wir sind die Besten. Denn wir ruhen egal ob Pod, Camino, Endor oder Bespin. Wenn wir an deinen Fersen heften, kann ich niemand retten. Komm, check uns ab, denn die Enten representen Battlefront. Ihr fragt, warum ich süchtig bin, wie konnte das passieren? Ich hab mein Battlefront nur installiert und mich dann sofort infiziert. Seit 2 Jahren bin ich nun hier und komm nicht wieder runter. Doch wen wundert, schließlich bin ich auch der Spieler des Jahrhunderts. Ich bin süchtig, niemand kann mir helfen, nicht mal Sigmund Freud. Ich war beim Psychologen, Psychiater, Psychotherapeut. Ich höre dauernd Stimmen, wenn ich nachts im Bett liege. Dado, was ist los mit dir? Das war eine Standardmine. Irgendwann begriff ich, ich muss mein Talent verwenden. Alle Wege standen offen, doch ich ging dann zu den Enden. Hättest du nicht zu einem anderen Clan gehen können? Ich hätte gekonnt, doch in Sachen Fang sind wir die Nummer 1 im Battlefront. Viele halten uns für Lamer, doch wen interessiert es? Denn wir sind das Allerbeste, was dem Game jemals passiert ist. Und sogar Pandemic hält uns auch für unbeschreiblich. Und sogar George Lucas hat ein Dado-Fanpick auf seinem Schreibtisch. Egal von welchem Clan du kommst, du weißt, wir sind die Besten. Denn wir ruhen egal ob Pod, Camino, Endor oder Bespin. Wenn wir an deinen Fersen heften, kann ich niemand retten. Komm, check uns ab, denn die Enten representen Battlefront. Egal von welchem Clan du kommst, du weißt, wir sind die Besten. Denn wir ruhen egal ob Pod, Camino, Endor oder Bespin. Wenn wir an deinen Fersen heften, kann ich niemand retten. Komm, check uns ab, denn die Enten representen Battlefront. Sobald mein Rechner hochfährt, weiß ich bin noch am Leben. Meinst du Kiyo, du weißt, da du Enten hat das Spiel betreten. Und die ganzen Poser, die noch eben dachten, sie seien super, werden reihenweise weggeflasht von meinem Raketentrooper. Und die ganzen Sesselpupser, die dann vor dem Bildschirm hocken, merken dann, sie können nicht zocken. Wisst ihr nicht, die Enten rocken Spacken, von denen kann mich niemand stoppen. Bring auch Post, du weißt du. Und die ganzen selbsternannten Skiller haben auf mich ne scheiß Wut. Bekäme ich nur 10 Cent für jeden Kill, den ich mach, könnte ich der Reichste auf der Welt sein und sogar noch Bill Gates Geld leihen. Check die Baseline, willst ein Held sein? Frag mich nach dem 1 und 1 und du kriegst ne Packung und das Feinste an Rhymes. Ich grüße jeden Clan, der bei Battlefront am Start ist. IW, DFT, MK, The Army of Darkness, German Airwolf und die Wiesels, SBR und TPR, Il Hot und UEF und die ganzen anderen mehr. Und natürlich alle Clans, die ich noch vergessen hab. Und ich grüße jeden, der mal Battlefront besessen hat. Ich kenn viele von euch und die meisten nicht nur flüchtig. Doch egal wie viele Bugs wir noch entdecken, wir bleiben süchtig. Egal von welchem Clan du bist, denn du bist Teil davon, von der Community. Wir haben meinen Kommandoposten eingenommen. Denn dieses Lied ist auch für alle, die nicht von den Enten kommen. Check den Song, denn wir alle stehen treu zu Battlefront. Egal von welchem Clan du kommst, du weißt, wir sind die Besten. Denn wir ruhen egal ob Pod, Camino, Endor oder Bespin. Wenn wir an deinen Fersen heften, kann ich niemand retten. Komm, check uns ab, denn die Enten representen Battlefront. Egal von welchem Clan du kommst, du weißt, wir sind die Besten. Denn wir ruhen egal ob Pod, Camino, Endor oder Bespin. Wenn wir an deinen Fersen heften, kann ich niemand retten. Komm, check uns ab, denn die Enten representen Battlefront. Dado, was ist los mit dir? Das war eine Standard.